Auf der vierten Tagung der obersten Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea in ihrer 13. Legislaturperiode wurde der verehrte Genosse Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK gewählt. Er bringt mit außergewöhnlicher politischer Fähigkeit und großer revolutionärer Praxis die koreanische Revolution richtig auf dem Weg des Sieges voran und demonstriert die würdevolle DEVRK, edles Erbe von den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, weiterhin als eine unbesiegbare politisch-ideologische und militärische Macht. Auf der Tagung der obersten Volksversammlung gab man dem In- und Ausland bekannt, dass Genosse Kim Jong-un nach dem einmütigen Willen und Wunsch aller Abgeordneten der obersten Volksversammlung, Offiziere und Soldaten der Volksarmee und aller Bürger der DEVRK zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK gewählt wurde. Seine Wahl bedeutete ein historisches Ereignis dabei, die DEVRK ewig als Staat der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu festigen und weiterzuentwickeln, die Würde des Vaterlandes und der Nation sowie die Staatsmacht vor aller Welt zu demonstrieren und die koreanische Revolution, die in Baekdu begonnen hat, bis zuletzt fortzusetzen und zu vollenden. Es drückt überdies hohe Achtung und festes Vertrauen aller Offiziere und Soldaten der Volksarmee und Bürger gegenüber dem Marschall Kim Jong-un, der unter dem hoch erhobenen Banner des großen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus die koreanische Revolution zum Sieg führt, und festes Credo und unveränderlichen Willen der ganzen Armee und Bevölkerung dafür aus, unter Leitung des Marschalls den endgültigen Sieg der Sache des Sozialismus zu beschleunigen.